Auslöser für die inzwischen drei Pleiten waren regelmäßig auch die zu optimistischen Planungen des Managements. Mit schönen hohen Zahlen, wie es intern hieß, galt es zu operieren, um wenigstens auf dem Papier die überteuerten Mieten zahlen zu können. Selbst ohne den Zusammenbruch der Mutter Signa, der zur dritten Insolvenz geführt hatte, wäre es für Galeria in den nächsten Jahren eng geworden. Zu wenige Kundinnen und Kunden zieht es in die Warenhäuser, die weder einladend wirken noch genügend Verkaufspersonal beschäftigen. René Benkos Interesse an Galeria ließ nach der Übernahme 2019 ziemlich schnell nach. In den Anfangsjahren besuchte er die Sitzungen des obersten Steuergremiums im Handel, das alle 6 bis 8 Wochen tagte, und beteiligte sich rege an Diskussionen. Das war ein größerer Kreis, an dem manchmal externe Arbeitsrechtler teilgenommen haben, wenn es Themen mit der Gewerkschaft Verdi gab, oder Architekten, wenn Umbauten anstanden. René sei immer dabei gewesen, das habe ihm Spaß gemacht, und dafür habe er sich auch Zeit genommen, erzählt einer der Handelsexperten der Signa. In der späteren Phase kümmerte er sich zumindest noch um die Finanzierung, schießt Geld nach, wenn es eng wird, und sichert sich so den Rückhalt bei den Arbeitnehmern. Benko persönlich handelte nach der ersten Pleite 2020 mit der Bundesregierung die Konditionen für das Darlehen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds aus. Bei der zweiten Insolvenz 2022 kümmert sich Benko nur mehr am Rande um den Patienten. Als es für Galeria ein drittes Mal eng wird, lässt Benko das Warenhaus fallen. Zu überbordend waren da bereits die Probleme in der gesamten Gruppe. Die Alarmzeichen bei Galeria waren unübersehbar. Im September 2023 führt der Aufsichtsrat ein neues Reporting ein, offensichtlich auch, um sich nicht den Vorwurf einer Insolvenzverschleppung einzuhandeln. In einem Schreiben weist er die Geschäftsführung an, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats unverzüglich zu informieren, wenn erstens die Ist-Liquidität am Monatsende um mindestens 10% unter die Werte der Planliquidität fällt und oder zweitens die Ist-Liquidität unter 100 Millionen Euro sinkt. Kurz nach dem Erlass ist es bereits das erste Mal soweit. Galeria-Aufsichtsratschef Wolfram Keil wechselt vollends in den Krisenmodus. Keil ist ein Signa-Mitarbeiter der frühen Stunde, zunächst vor allem mit Vertragsdetails, später mit der Vorbereitung und dem Vollzug von Übernahmen beschäftigt. Bis zum Herbst 2023 ist der Finanzer Benkos wichtigster Handelsmanager innerhalb der Signa. An jenem Herbsttag zieht Benko überraschend eine zugesagte Zahlung von 150 Millionen Euro an die Tochter Signa Sports United zurück, jenes Konglomerat aus verschiedenen Online-Shops, das erst 2021 an die Börse ging und 2 Jahre später als Penny Stock den Rückzug antrat. Noch am Wochenende zuvor soll Benko bestätigt haben, dass das Geld kommen werde. War Keil bis dahin damit beschäftigt, das darbende Handelsgeschäft auf Profitabilität zu trimmen, fängt er nun an, die endgültige Abwicklung in sein Gedankenspiel mit aufzunehmen. Für alle Signa-Handelsbeteiligungen analysiert er die Bilanzen, ermittelt den Wert des Geschäfts auch im Falle einer Liquidation. Wie bei der SSU steht Benko auch bei Galeria im Wort. Um dem Warenhaus einen Neustart nach der zweiten durchlaufenden Insolvenz zu ermöglichen, hatte er 200 Millionen Euro Unterstützung zugesagt. 100 Millionen Euro aus der Signa Holding, 100 Millionen aus der Immobiliengesellschaft Prime. Im Februar 2024 sollte die erste Tranche in Höhe von 50 Millionen Euro fließen. Keil und das Galeria-Management um Oliver van den Bosche stellen Notfallpläne auf. Kommt Benkos Geld nicht, könnte man die Mieten für die Galeria-Häuser einbehalten, ist eine Idee. Ende November 2023 meldet die Signa Holding Insolvenz an. Kurz darauf ist auch das Handelsgeschäft in Österreich zahlungsunfähig. Der Handelsableger in der Schweiz, zu dem Galeria gehört, will eine Nachlassstundung beantragen. Bei dem Verfahren gewinnt das Unternehmen Zeit, um eine Sanierung zu prüfen. Dabei läuft das operative Geschäft weiter. In einer Videokonferenz trifft René Benko mit seinen Managern zusammen, darunter Holding-Geschäftsführer Markus Mühlberger, ebenso wie Aufsichtsratschef Wolfram Keil und einige andere. Benko und Mühlberger sollen versucht haben, die Handelsmanager davon abzuhalten, die Schweizer Gesellschaft samt Galeria von der Signa-Gruppe loszulösen. Brauche es das wirklich? Könne man nicht noch warten? Als die Beteiligten ohne Einigung auseinandergehen, ziehen Kyle und der Verwaltungsratspräsident der Retail Selection, Christian Wenger, ein bekannter Anwalt und Unternehmer in der Schweiz, den Schritt einfach durch.